Und nun komme ich zum letzten Kapitel. Zu der Frage der Sicherung des inneren Friedens. Das ist vielleicht die entscheidende Grundlage für alles unser Tun und für unsere Zukunft. Die Ruhe und die Ordnung im Innern des Deutschen Reiches ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft sich an die jetzt veränderten Verhältnisse gewöhnen kann, dass sie von der Linie, die jetzt gegeben ist, ausgehend sich wieder aufbauen kann. Wenn der Bürger ständig in der Gefahr ist und in der Sorge, dass diese Ruhe und Ordnung nicht aufrechterhalten werden kann, und wenn er in dieser Meinung bestärkt wird durch blutrünstige Reden, die ihm das Gefühl der Sicherheit nehmen, dann ist die Möglichkeit eines Aufbaus nicht gegeben. Und so ist schon von nach innen gesehen die Aufrechterhaltung einer strammen Staatsordnung und die Durchsetzung der Staatsautorität gegen widerstrebende und böswillige Elemente die Voraussetzung dafür, dass wir in Ordnung kommen. Die Behauptung aber eines geordneten Staatswesens und die Staatsordnung im Innern ist die Voraussetzung dafür, dass wir in dem schweren Ringen, das wir zurzeit führen, um die Regelung unserer Probleme, die wir mit dem Ausland haben, um die Regelung der Milliarden kurzfristiger Schulden, die in irgendeiner Form abgedeckt werden müssen, und um die Regelung der Reparationen, dass wir in diesem ungeheuren Ringen bestehen. Und man muss dem deutschen Volk immer wieder sagen, dass ein im Inneren zerrissenes Volk, das in Parteikämpfen sich auflöst und seine Kräfte verpulvert, allemal in der Weltgeschichte nach außen schwach gewesen ist und es sich nicht behaupten konnte. Ein solches Volk ist nicht das Subjekt einer Politik, sondern ist nur das Objekt und schlimmstenfalls die Beute seiner Gegner.